Verschiedene Kreise Südkoreas schätzen Genossin Kim Jong-il hoch, der durch die Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni ein neues Zeitalter der Bewegung für die Landesvereinigung eingeleitet hatte. Der freie Beiträger Hwang Man-ho, der Intellektuelle in Seoul Ji Gwang-jin und weitere Südkoreaner meinten, das historische Süd-Nord-Gipfeltreffen und die Annahme der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni 2000 stellten die Wende der nationalen Geschichte von der Zeit der Spaltung zur Zeit der Einheit, einen feierlichen Epos über den heißen Wunsch der Landsleute nach der Vereinigung und ein großes, erfreuliches Ereignis der Nation dar. Der Heerführer Kim Jong-il sei Bahnbrecher, Beschützer und hervorragender Führer des Zeitalters der selbstständigen Landesvereinigung vom 15. Juni und des Geistes durch unsere Nation selbst. Die südkoreanischen Zeitungen wie Kyunghyang Sinmun betonten, dass die Annahme der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni die vergangene Geschichte des Unglücks, die durch Feindschaft, Konflikt und Konfrontation gekennzeichnet sei, weggetrieben und einen Grundstein für die Versöhnung, Zusammenarbeit und Vereinigung gelegt habe. Auf den Internet-Homepages Südkoreas erschienen viele Beiträge zur Würdigung des unvergleichlich hervorragenden Mannes, der unter dem hoch erhobenen Songun-Banner das Zeitalter der Vereinigung vom 15. Juni herbeigeführt hatte. Mehrere südkoreanische Organisationen wie Menschen für Frieden und Vereinigung hoben in ihren Erklärungen hervor, dass die Verdienste und Anstrengungen des Vorsitzenden des Verteidigungskomitees Kim Jong-il, der durch die Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und der Deklaration vom 4. Oktober den Meilenstein für die Vereinigung des Vaterlandes gelegt habe, in die Geschichte der Nation eingehen werden.